Achtung an alle. Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lienerhamerich. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Wolga. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die Barakke im südlichen Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Reschef. Hier ist die Front südwestlich zur Oper von Kalinin. Der Kampfraum um Reschef. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Achtung, noch einmal Leningrad. Hier ist die Front vor Leningrad und am Volkow. Achtung, die Kanalküste. Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront. Hier meldet sich die Front im Kaukasus. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane. Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung, noch einmal Kreta. Achtung, noch einmal der Schwarzmeerhafen. Noch einmal der Schwarzmeerhafen auf der Halbinsel Krim. Wir bitten euch, Kameraden, mit in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied Mitte Nacht. Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden fern drunten und drüben am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum von Reschef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich, kommt dazu Catania und singt Afrika. Und nun singt alle mit. Singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute. That's all right.